Und wer von euch Allah und seinem Gesandten demütig ergeben ist und rechtschaffen handelt, der geben wir ihren Lohn zweimal. Und wir haben für sie ehrenvolle Versorgung bereitet.